11, please. Wir lesen Hebräer 11, Vers 15. Vers 15. Praise the Lord. Hebräer 11, Vers 15. Hebräer 11, Vers 15. Amen. Amen. Verse 15 of Hebrews 11. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have a hard opportunity to have returned. Praise the Lord. Hallelujah. You know, whatever you left behind, let it go. Amen. Was auch immer du hinter dir gelassen hast, lass es los. Et tout ce que tu as laissé derrière toi, tu dois les laisser aussi derrière toi. I know some months, you know, like this month now, like, you know, July, maybe August, September, the natural family, some even have birthday or whatever they are doing, that you used to celebrate with them in the past. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. If you are not careful, under because of those things you have done with them, you have been with them in the past, you bring yourself under law. Ich weiß, dass es für einige beispielsweise jetzt eine Zeit ist, wo es sehr schwierig ist, weil man gerade in einer Zeit ist, wo beispielsweise in der weltlichen Familie sehr viele Geburtstage gefeiert werden oder sehr viele Veranstaltungen oder Dinge passiert sind in der weltlichen Familie, wo man im früheren Leben teilgenommen hat, ne? Wo man im früheren Leben auch Teil davon war, wenn die weltliche Familie beispielsweise Geburtstag hatte oder gegrillt hat oder irgendwas gemacht hat. Aber lass zu, dass du selbst in dieser Zeit nicht unter dem Gesetz fällst, weil du dich an diese vergangenen Dinge erinnerst, wo du früher mal Teil warst von deiner fleischlichen Familie. Et maintenant, se trouve dans, oui, dans les mois comme juillet, août ou bien septembre, par exemple, où oui, certains entre nous avaient peut-être des membres des familles qui fêtent leurs anniversaires, mais même nous-mêmes, nous avons aussi notre anniversaire. Et à cause du passé, on pense toujours comment nous avons fêté ensemble, comment c'était ensemble. Mais si tu ne fais pas attention, là, le passé va même te pousser à être maintenant sous la loi et plus sous la grâce parce que tu n'es pas capable à laisser le passé derrière toi. Tu regrettes et tu es triste. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 15 here, please. Look yes, at 15. It. It's saying truly, it's talking about Abraham. Mm-hmm. Amen. Remember in Genesis 12, Abraham left, God told Abraham to leave the natural family. In 1. Mose 12 hatte der Herr zu Abraham gesagt, dass er seine natürliche Familie verlassen soll. Und hier in Hebräer 11, Vers 15 lesen wir, und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie aufgegangen wären, so hätten sie ja die Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Rappelez-vous maintenant à Genèse 12 où Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, sa famille. Et maintenant, dans Hébreux 11, verset 15, on a écrit « S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. » Praise the Lord. Hallelujah. Those who know that, who know the natural family, that they are finding it difficult to let go. Amen. You know, Abraham, even the old, God told Abraham, put a finger here and go to Genesis 12, please. Wir lesen 1. Mose 12. Genesis 12. On va lire Genèse 12. Amen. Amen. God is not telling us what he himself even did not do. Mm-hmm. He left heaven mm-hmm. and came here to pay the price for us. Und Gott würde niemals uns irgendwas mit irgendwas beauftragen, was er nicht auch schon getan hat. Er hat nämlich den Himmelreich verlassen für uns und ist hier auf die Erde gekommen. Und deswegen sollten auch wir in der Lage sein, unsere fleischliche Familie hinter uns zu lassen für Jesus Christus. Et même Dieu, il va pas nous envoyer de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Lui-même, il a même quitté son royaume et puis il est venu ici pour Everything came, you know, there's this separation because of the result of the fall. Denn diese Trennung, die jetzt sozusagen das Ergebnis von dem Sündenfall ist, die ist das, was uns jetzt sozusagen vorliegt. Et la séparation, c'est un résultat de la chute de l'homme. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. If there was, you know, if Adam did not disobey God, there would be no separation. Mm-hmm. Und wenn Adam sich, have obeyed the voice of God. Und wenn Adam der Stimme vom Herrn gehorcht hätte, dann hätten wir heute auch diese Spaltung nicht, die wir heute gezwungenermaßen durch den Sündenfall haben. Et si Adam allait obéir à la voix, il avait à obéir à la voix de Dieu, là nous allait pas avoir une séparation ici sur terre. Amen. Mm-hmm. You know, here what we today, you know, we separate ourselves. You know, it's actually the truth that separates us from them. Amen. Mm-hmm. Christ is the truth. Mm-hmm. I am the way, the truth, and the life. He separates us from them. Once you choose Christ, the world, they are going to hate you. Mm-hmm. Amen. Und diese Trennung, die wir jetzt vorfinden, das ist die Trennung, die die Wahrheit hervorgebracht hat, weil die Wahrheit einen sozusagen von der Dunkelheit trennt. Ne? Und deswegen findet diese Trennung halt statt, weil man sich für Christus entschieden hat und gegen die Dunkelheit. Actuellement, la séparation dans laquelle on se trouve, on doit savoir que la séparation, c'est la vérité, le Christ, parce que c'est le Christ qui nous a amené la vérité et qui nous sépare d'eux. Amen. I know, we always know you by those you call your friend, you call your brothers and sisters, you call your family. Ich werde dich immer anhand dessen erkennen, an den Leuten, die du deine Geschwister nennst oder deine Familie oder deine, deine Freunde. Even your parents call. Oder you auch call your die parents. Du deine Eltern nennst. Et je veux toujours te connaître à travers des personnes que tu appelles ta famille, tes amis et tes parents. If you are one with your sister, that you know that is not after Christ. That is not after the truth, and you are one with your sister or your brother or whoever, and you know that they are not after Christ. You know, it's telling me who you are. That if you choose Christ, definitely they are going to hate you. Wenn du beispielsweise, why are you still one with them? Because you choose them. Wenn du beispielsweise eins bist oder weiterhin eins bleibst mit deiner Schwester oder deinem Bruder oder deiner Mutter, deinem Vater, deinen weltlichen Freunden, die sich ganz klar gegen Christus entscheidet, dann wird mir das sehr viel über dich aussagen. Ne? Die Tatsache, dass du immer noch eins bist mit diesen Leuten, wird mir sehr viel über dich verraten. Denn wenn man sich tatsächlich für Christus entschieden hat und sich dazu entschieden hat, diesen Weg mit Christus zu gehen, wahrhaftig, dann wird es automatisch zu einer Spaltung, zu einer Trennung kommen. Und deswegen kannst du eigentlich überhaupt gar nicht eins mit diesen Leuten weiterhin bleiben. Et le fait que tu es toujours un avec ta sœur, avec ton frère et ta famille qui ne choisissent pas Jésus-Christ, ça va beaucoup me dire qui tu es, parce que si tu es toujours un avec eux, ça me montre que tu n'es pas vraiment un avec le Christ, parce que si tu choisis vraiment le Christ, là, ta famille naturelle va même fuir de toi, va même te persécuter. And Jesus, when he was here, he separated himself from the natural family. Und auch Jesus, als er hier auf Erden war, he's not telling us to do what he did not do. Und auch Jesus, als er hier auf Erden war, hat sich von seiner natürlichen Familie getrennt. Und das zeigt uns auch wiederum, dass Jesus uns niemals irgendwas sagen würde, was er nicht auch schon alles getan hat. Et même Jésus-Christ, quand il était ici sur Terre, il s'est même aussi séparé de sa famille naturelle. Et Jésus-Christ nous avoue jamais de faire quelque chose si lui-même il n'a pas fait. If they want us to be one, they should choose the true Christ. Amen. Amen. We can be one. Amen. The Lord wants us to be one, but through Him. Und wir können eins sein mit diesen Menschen, aber auch nur, wenn sich diese Menschen für den wahrhaftigen Christus entscheiden. Et oui, nous on peut être l'Éternel, il veut qu'on soit un, mais il veut qu'on soit un sous lui-même et pas sous une autre Jésus-Christ. Because of the Hebrew 11 verse 15 we just read, if you go to Genesis 12 verse 1, he said, now the Lord has said unto Abraham, get thee out of thy country, and from your kindred, and from your father's house, unto a land that I will show thee. And you get something there. Mm-hmm. Praise the Lord. God told Abraham to leave the natural family. Und auch hier in 1. Mose 12, Vers 1, sagt der Herr zu Abraham, dass er das Land, dass er aus seinem Land und aus seiner Verwandtschaft rausgehen soll in das Land, was ihm der Herr zeigen möchte. Das heißt, der Herr möchte ihn trennen von seiner Verwandtschaft und von dem, was ihm sozusagen bekannt ist. Aber Abraham war willig, das für den Herrn zu tun. Dans verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et on se montre que Dieu a envoyé Abraham dans un autre pays. Praise the Lord. Amen. Back to Hebrews 11, verse 15. He said, Abraham's mind did not go back to what he left. Or to those he left. He did not go back to their bedding. Had he was celebrating things with them before. Und wenn wir wieder zurück zu Hebräer 11, Vers 15 gehen, dann lesen wir hier, dass er eben nicht zurückgekehrt ist. Ne? Dass er eben auch eben nicht sich gedacht hat, ach, ich gehe mal wieder zurück, um wieder Geburtstag mit denen zu feiern. Oder ich gehe mal wieder zurück, um mit denen irgendwie. Or regretting about what he have done with them and now he is no longer enjoying, he cannot enjoy those things with them any longer. Und er hat auch nicht seine Entscheidung bereut, ne? Indem er zurückgeschaut hat und sich gedacht hat, ah, jetzt kann ich nicht mehr Zeit mit denen verbringen und es war das so toll in der Vergangenheit. Er hat eben nicht zurückgeblickt und es auch nicht im Sinn gehabt und auch nicht seine Entscheidung für den Herrn bereut. Dans Hébreux 11, verset 15, on a aussi écrit que quand Abraham a quitté son pays, a obéi à la voix du Saint-Esprit, il n'a plus regardé en arrière, il n'a pas regretté qu'il n'est plus un avec sa famille, bien qu'il ne peut plus célébrer et fêter à l'anniversaire avec sa famille. Non, il n'était pas là du tout. Praise the Lord. Hallelujah. And truly, if they had been mindful, if their mind had been full of the past, of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now, they desire a better country, that is an heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their father, for he hath prepared for them a city. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. They prefer that of heaven than earthly. Wir sehen hier, dass sie das Himmlische bevorzugt haben als das Irdische. Donc dans verset 16, on peut voir que les enfants de Dieu, surtout si Abraham, il a préféré le céleste plus que le terrestre. They prefer grace than law. Sie haben die Gnade bevorzugt als das Gesetz. Ils ont préféré la grâce à la loi. Even in Old Testament, Abraham was under grace. Und selbst im Alten Testament, he chose grace. Abraham sich für die Gnade entschieden hat. Et même dans l'Ancien Testament, Abraham était sous la grâce, il a choisi la grâce. He was able to choose grace. Er war in der Lage, sich für die Gnade zu entscheiden. Il était capable de choisir la grâce. How much more you and me today? We should choose grace. Und wie viel mehr sollten wir in der Lage sein, uns heute für die Gnade zu entscheiden? Et nous, combien de fois nous, on doit être capable de choisir la grâce? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please, whatever has been the past, let it help you to move further towards Christ and not take you away from him. Was immer in deiner Vergangenheit war, lass zu, dass deine Vergangenheit dich dazu führt, dass du dich näher zu Christus heranbewegst, als dass es dich von Christus trennt. Et tout ce qui a été au passé permet que le passé te pousse vers Jésus-Christ et pas que ça te sépare de Jésus-Christ. Amen. Your mind going to the past. Wenn deine Gedanken zur Vergangenheit gehen. Quand tes pensées partent au passé. How you once lived with them. Wie du eins mit ihnen gelebt hast. Comment tu as vécu avec eux. Celebrate different things with them. Wie du eins mit ihnen gewisse Dinge gefeiert hast. Comment tu as fêté les choses différentes avec eux. You are going to be under grace or under law because of those past thoughts. Du wirst bei diesen Gedanken dich entweder unter dem Gesetz oder unter der Gnade befinden. Et dans ces pensées, tu vas être soit sous la grâce ou sous la loi. But you today, how do you see it? The past. How is the past to you? Wie siehst du deine Vergangenheit heute? Mais toi aujourd'hui, comment tu vois ton passé? Amen. Are you under grace or you are under law? Bist du unter der Gnade oder unter dem Gesetz, wenn du an deine Vergangenheit denkst? Est-ce que tu es sous la grâce ou sous la loi? Amen. Are you thanking the Lord for saving you? Dankst du dem Herrn? Or you are regretting that, oh, why am I not with them? Dankst du dem Herrn, woraus er dich herausgebracht hast? Oder bereust du es oder bist traurig, wenn du in der Vergangenheit bist? Okay. Are you still in Hebrew 11? Est-ce que tu remercies Jésus-Christ qui t'a sauvé ou bien tu regrettes pourquoi tu n'es pas avec eux? Hebrew 11:24-26. Wir lesen Hebräer 11, Vers 24 bis 26. It says, by faith, 11, verse 24 et 25. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Amen. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy pleasure of sin for a season. Praise the Lord. Mm-hmm. He chose to be Christ, to follow the people of Christ. No more, though there's nothing there, naturally. The other side was far, far better. Mm-hmm. As a king, as a son of a king. Living in the palace. Prince. I say, as a prince, was doing great, naturally greater than everything here on earth. Mm-hmm. But he rejected everything. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. The Bible called it, we call it the pleasures of sin, those enjoyments. Und wir sehen hier auch im Leben von Mose, dass sich geweigert hat, der Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Ne? Dass sich geweigert hat, in diesem schönen Palast zu leben, ne? Umgeben von Dienern, die ihm das Essen gebracht haben, wo alles toll war, wo er ein Bett zum Schlafen hatte, dass sich aber das geweigert hat, dieses Leben anzunehmen und es sogar vorzog, mit den Kindern Gottes Bedrängnis zu erleiden. Ne? Es vorzog sozusagen, weltlich gesehen Mangel zu haben, ne? Dass er draußen auf dem Boden schläft, dass er ohne Essen schläft, dass er das bevorzugt hat. Und die vergänglichen Genuss der Sünde eben nicht hinterhergegangen ist. Dans versets 24 et 25, on a écrit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc tout ce qui a été au passé, le Christ l'appelle la jouissance du péché. Like some people that were once here. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Unlike them. Mm-hmm. Amen. They were once here. Amen. Mm-hmm. You know, here, you know, there's nothing here. Mm-hmm. Amen. What Moses chose compared to what he left behind. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. It's the same for me and you today. Mm-hmm. Everyone here. Mm-hmm. What we now chose, naturally, you can see nothing here. Mm-hmm. But Christ is bigger than everything. Und diese Entscheidung, die Mose getroffen hat, ne, sich gegen seine königliche, erhabene Familie und für das verärmte Volk Gottes, ist dieselbe Entscheidung, die auch wir hier getroffen haben. Jeder einzelne von uns, der sich für Christus entschieden hat und gegen die natürliche Familie und gegen das natürliche Leben, was sie einst früher gelebt haben. Und weltlich gesehen sieht es aus, als hätte man sich für das Geringere entschieden, ne? Weil es hier, wenn man die Gemeinde beispielsweise sieht, es hier nichts gibt, ne? Weswegen man diese ganzen Dinge aufgeben sollte. Aber man hat erkannt, dass Christus einfach größer ist als all die anderen Dinge, die man hinter sich gelassen hat. Et oui, la même façon comme Moïse a tout laissé derrière lui pour, pour voir maintenant souffrir avec le peuple de Dieu, c'est la même situation comme nous, aussi dans nos vies, parce que même nous, on a laissé aussi nos vies anciennes derrière nous, et naturellement, il n'y a pas quelque chose de désiré ici dans cette église physiquement. Mais on doit savoir que le Christ est plus grand que tout. Anytime I read here, I see you and me. Jedes Mal, wenn ich diese Verse lese, dann erinnert es mich an dich und mich. Et toujours quand je lis ces versets ici, je pense toujours de toi et moi. Verset 26. It says, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Moses chose the meat that never perish. Mose hat sich für die unvergängliche Speise entschieden. Moïse a choisi la viande, la nourriture qui ne périt jamais. Amen. Just like Jesus said in John 6, he said we should labor not for what perishes, but choose the meat that never perish. Genauso wie Jesus es in Johannes 6 gesagt hat, dass wir uns für die unvergängliche Speise entscheiden sollen und nicht dem hinterher trachten sollen, was vergänglich ist. Comme aussi Jésus-Christ nous a dit qu'on doit travailler pour pas, on doit pas travailler pour la nourriture qui périt, on doit travailler pour la nourriture qui reste pour toujours. There's nothing wrong to remember the past. Es ist nichts Schlimmes daran, sich an die Vergangenheit zu erinnern. Ce n'est pas grave de se rappeler du passé. Amen. Mm-hmm. Or maybe what you have done with them before. Oder sich how you celebrated things with them. But let it be under grace and not under law. Oder sich daran zu erinnern, wie man gewisse Dinge gefeiert hat in der Vergangenheit mit den Menschen. Aber lass zu, dass das alles unter der Gnade passiert und nicht unter dem Gesetz. Oui, ou bien quand tu penses comment tu as fêté toutes les choses avec eux, mais tu dois permettre que ce soit sous la loi et sous la grâce et pas sous la loi. Let it help you to celebrate Christ more. Lass zu, dass es dir hilft, Christus mehr zu feiern. Permet que ça te pousse à fêter le Christ de plus. Amen. We will go into what we have talked about one after the other. Number one, prayer. Wir gehen einmal die einzelnen Punkte durch, zu die wir gesprochen haben. Das erste ist Gebet. Et on va parler maintenant de la première chose qui est la prière. Under prayer, you can be under law or under grace. Beim Gebet, that is in prayer. Beim Gebet kannst du dich entweder, or when you pray. Beim Gebet kannst du dich entweder unter der Gnade oder unter dem Gesetz befinden. Et sous la, dans la prière, tu peux te trouver soit sous la loi ou sous la grâce. And for us, God's children, the old and the new prayers are different. Und für uns Kinder Gottes sollte es einen Unterschied geben zwischen dem alten und dem neuen Gebet. Et pour nous, les enfants de Dieu, il doit être une différence entre la nouvelle prière et l'ancienne prière. Amen. We don't pray like the old. Wir beten nicht wie im alten Bund. On ne prie pas comme dans l'Ancien Testament. Because of the period that we are. Aufgrund der Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Grâce à la période dans laquelle on se trouve. The period is different from our period. Denn die Zeit im alten Bund ist eine andere Zeit gewesen, als in der wir uns heute befinden. Leur période, donc qui est dans l'Ancien Testament, est différent comparable avec celle de nous. Their period was the period of law, and now is the period of grace. Denn ihre Zeit war die Zeit des Gesetzes, aber unsere Zeit ist die Zeit der Gnade. Leur période était la période de la loi, mais celle de nous est maintenant celle de la grâce. Amen. Amen. You know, the Bible, Jesus called it the old wine and the new wine. They are never to be mixed also together, even together. Und Jesus nennt es den alten und den neuen Wein, das dieser nicht vermischt werden darf miteinander. Et Jésus l'appelle même l'ancien vin et le nouveau vin. Amen. Ils doivent être mélangés. If you look at Nigeria as a whole, because of time, the time has gone, we're so close. Amen. Amen. If you look at Nigeria as a whole, the churches they are full of the old prayer. Wenn wir uns beispielsweise das Land Nigeria anschauen, da gibt es viele Gemeinden, worin das Gebet des alten Bundes noch praktiziert wird. Et si on voit par exemple le pays Nigeria, on peut voir comment beaucoup d'églises sont toujours sous l'ancienne prière. Can see that nothing is working. Und wir sehen, dass nichts für diese Menschen funktioniert. Et on peut voir que rien marche pour eux. Because of the period that we are. Weil wir uns in einer anderen Zeit befinden. Parce qu'on se trouve dans une autre période. The period of grace. Wir sind in der Zeit der Gnade. Nous sommes dans la période de la grâce. Where we come to the Lord with thanksgiving. Und wir kommen, and not with complaint. Wir kommen, not with hope, but with thanksgiving that he has done it. Und wir kommen zum Herrn mit Danksagung ins Gebet zu ihm. Nicht mehr mit Beschwerden oder mit Bitten und Flehen, sondern mit Danksagung. Et maintenant, quand on prie, on vient avec des actions de grâce, avec la reconnaissance et pas avec, oui, comme des mendiants. Praise the Lord. Philippiens 4:4, please. Wir lesen Philippa 4, Vers 4. On va lire Philippiens 4, verset 4. Vers 6. Philippiens 4, vers 6. Philippiens 4, vers 6. Philippiens 4, verset 6. Il dit, be careful for nothing, but in everything, in prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Mm-hmm. With thanksgiving. Mm-hmm. And not with complaint. Mm-hmm. Not with crying and weeping and murmuring. Amen. Und wir lesen hier, and begging. It's not with begging, with thanksgiving. Und wir lesen hier, dass wir mit Danksagung unsere Anliegen vor Gott kundtun lassen sollen. Nicht durch, durch Flehen oder durch Bitten. Oui, Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et par la supplication qui est sous la loi. Praise the Lord. Amen. Again, Jesus called it the old and the new old wine and the new wine, or the old commandment and the new commandment, or the old covenant and the old new covenant, the old fasting and the new fasting, all these are different. Und es gibt immer einen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen. Ne? Dem alten Wein, dem neuen Wein, dem alten Bund und dem neuen Bund, dem alten Fasten und dem neuen Fasten. Circumcision also. Die alte Beschneidung und die neue Beschneidung. Et on doit savoir que Jésus-Christ fait toujours une différence entre l'ancien et le nouveau, comme par exemple l'ancienne prière et la nouvelle prière, l'ancienne la jeûne et la nouvelle jeûne, la circoncision, l'ancienne circoncision, la nouvelle circoncision. Donc il y a toujours l'ancienne. Amen. Amen. The old man and the new man. They are all these are different people now. Der alte Mensch und der neue Mensch, das sind zwei verschiedene Menschen. L'homme ancien et l'homme nouveau sont ces deux hommes différents. We must learn to separate them. Wir müssen lernen, das voneinander zu trennen. Et on doit apprendre de les séparer. So also the word of God and the truth. Genauso, they are two ways, two different ways. Und genauso auch das Wort Gottes und die Wahrheit, das sind zwei unterschiedliche Wörter. Comme aussi la parole de Dieu et la vérité, ils sont aussi différents. They must be separated because of this period that we are now. Und sie müssen voneinander unterschieden werden aufgrund der Zeit, in der wir uns befinden. Et à cause du temps dans lequel on se trouve, ils doivent être séparés. Allah do not want to separate the word of God and the truth. Viele wollen das Wort Gottes und die Wahrheit nicht voneinander unterscheiden. Beaucoup ne veulent pas séparer la vérité et la parole de Dieu. But Jesus said you cannot mix them together. Mm-hmm. They cannot be one. Okay. They are like day and night. The old one and the new wine. The word of God and the truth can never be one. Mm-hmm. Aber Jesus hat gesagt, dass diese nicht miteinander vermischt werden können. Es ist wie Tag und Nacht. Du kannst das Alte nicht mit dem Neuen vermischen. Et le Christ a dit que tu peux jamais mélanger la parole de Dieu et la vérité. C'est comme jour et nuit, c'est l'ancien et le nouveau. Again, because of this period, the period of the Holy Spirit. Normal, weil that wir uns are. In einer anderen Zeit befinden. Wir befinden uns in der Zeit des Heiligen Geistes. Et encore, c'est parce qu'on se trouve dans la période du Saint-Esprit. C'est une nouvelle période. We are to separate them because of grace and law. Und wir müssen sie voneinander unterscheiden aufgrund von Gnade und Gesetz. Et on doit les séparer à cause de la grâce et la loi. We must separate them because of the old man and the new man. Wir müssen sie aufgrund des alten Menschen und des neuen Menschen voneinander unterscheiden. Et on doit les séparer à cause de l'homme ancien et l'homme nouveau. Praise the Lord. Amen. Let's go to Matthew 9. Wir lesen Matthäus 9. On va lire Matthieu 9. Praise the Lord. Matthew 9. Amen. Amen. Matthew 9, verse 14 and 15. Wir lesen Matthäus 9, Vers 14 und 15. Matthew 9, verse 14 and 15. They came to him the disciples of John, saying, why do we and the Pharisees fast oft, but your disciples fast not? Praise the Lord. Amen. Amen. And Jesus said unto them, can the children of the bride chamber mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken from them, and then they shall fast. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. He said, we just read a place where, you know, the disciples of John, they fast. The Pharisees also fast. The Muslim also today, they fast. Und wir lesen hier, dass die Jünger des Johannes gefastet haben und auch die Pharisäer haben gefastet. Und heute fasten auch beispielsweise die Muslimen. Et ici, dans verset 14, on peut voir comment les disciples de Jean ont jeûné et aussi même les pharisiens ont jeûné. Aujourd'hui, ce sont les musulmans qui jeûnent. If you see all their fasting, they are all similar, the religious people. It's always going without food. Und all die religiösen Menschen, die fasten, haben sozusagen eine ähnliche Art und Weise, wie sie dies praktizieren, indem sie auf Essen verzichten. Et les jeunes qui des gens religieux sont toujours vraiment similaires, c'est oui, ils refusent de manger. Yeah, Jesus did not say we don't fast. Did you read it? Hier in diesen Versen sagt Jesus nicht, dass wir nicht fasten. Ici, Jésus-Christ n'a pas dit qu'on ne doit pas jeûner. Amen. He did not say we will not fast. Er sagt nicht, dass wir nicht fasten werden. Il n'a pas dit qu'on ne va pas jeûner. He said there's a time coming when we will fast. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, dann werden wir fasten. Il a dit ici qu'il y aura un temps où on va jeûner. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. He said, but not the old fasting. If you read verse 16. Aber er sagt ganz klar, dass wir nicht auf die alte Art und Weise fasten werden. Mais ici dans verset 15, il nous dit qu'on ne va pas jeûner selon l'ancien. Et maintenant, on va lire verset 16. Amen. Mm-hmm. He now talks about the old and the new. He said, no man, verse 16, please. Mm-hmm. Put out a piece of new clothes onto an old garment. For that which is put into field, it's almost gone. Praise the Lord, amen, because of marking. Fill it up, take it from the garment, and the rent is made worse. Praise the Lord. Amen. Jesus immediately after saying that, they will fast, but when the time comes, they will fast. But it's no longer the old, but the new. And the old and the new they cannot get the new now. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. They cannot fast the old and be having the new. Mm-hmm. I hope you understand it. Jesus sagt in Vers 15, dass es ein Fasten geben wird, aber es wird eine andere Art von Fasten sein. Und dann erklärt ab Vers 16, dass es eine neue Art von Fasten wird, dass das Alte unmöglich mit dem Neuen zusammengetan werden kann, dass das Neue unmöglich mit dem Alten vermischt werden kann. Dans verset 15, Jésus-Christ nous dit qu'il y aura un temps où on va jeûner, mais dans verset 16, il nous explique qu'il y a une différence entre l'ancien et le nouveau. On ne peut pas mélanger l'ancien et le nouveau, c'est presque impossible. C'est ça pourquoi ici, il parle dans verset 16 d'un vieil habit. You know, these people, the disciples of John and that of Pharisee, you know, they fast. They expect the disciples of Jesus Christ to also fast like them. Mm-hmm. The disciples of John and the Pharisee, they fast the old fasting. Mm-hmm. Are you getting it? And Jesus here is telling them, it's no longer, they will fast. Mm-hmm. They are not going to fast like you. Und die Jünger von Johannes, sie haben Jesus konfrontiert, weil sie nämlich auch gefastet haben und die Pharisäer haben auch gefastet und sie sind davon ausgegangen oder haben erwartet, dass die Jünger von Jesus auch genauso fasten, so wie sie und es auch praktizieren, genauso wie sie. Aber Jesus hat ihnen erklärt, dass sie fasten werden, allerdings nicht auf dieselbe Art und Weise wie sie, sondern es wird eine andere, eine neue Art von Fasten sein. Et oui, encore ici, on peut voir comment les disciples de Jean et les pharisiens, eux, ils ont aussi jeûné, mais c'était toujours selon l'ancien. Et ici, après, Jésus-Christ nous explique qu'on va jeûner aussi, mais ça ne va pas être comme les pharisiens ou bien les disciples de Jean les ont fait, mais ça va être comme le nouveau selon le Christ. Praise the Lord. Amen. Verse 17 said, neither do men put new wine into old bottles, as the bottle break, and the wine runneth out, and the bottle perish, But they put new wine into new bottles, and both are preserved. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. I hope you understand it. Mm-hmm. All religion are after the old fasting. Mm-hmm. You can see all of them. They are all the same, of the same direction. Mm-hmm. Und die Religion ist immer hinter dem alten Fasten hinterher. Man kann das sehen bei den ganzen Gemeinden. Es geht ihnen immer nur um den Verzicht ums Essen. Mhm. Amen. Et tous les gens religieux sont toujours derrière l'ancienne jeûne. Et on peut voir, ça c'est toujours de la nourriture. All religion, including Christianity, they are after the old fasting. Jede Religion und das Christentum mit inbegriffen ist immer hinter dem alten Fasten hinterher. Donc toutes les religions incluent avec le christianisme, ils sont toujours derrière l'ancien jeûne. Only Christ is of the new. Nur Christus beinhaltet das Neue. Mais seulement le Christ est de nouveau. Amen. Our religion, they are blind to the new. Aber die Religion ist. They cannot understand it. They cannot get it. Aber die Religion ist zu blind für das Neue und kann es nicht verstehen oder erkennen. Mais la religion est vraiment aveugle pour reconnaître le nouveau. The Bible called the new mystery. Denn die Bibel nennt das Neue ein Geheimnis. Mm-hmm. Et la Bible appelle le nouveau un mystère, un secret. Without Christ, the mystery cannot be revealed, cannot be known. Ohne Christus kann das Geheimnis nicht offenbart oder erkannt werden. Et sans le Christ, le mystère, le secret ne peuvent pas être reconnaître. In Matthew 11, verse 27. Lesen Matthäus 11, Vers 27. Matthew 11, verse 27. He said, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son. And he to whosoever the Son will reveal him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Matthew 11, verse 27. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. To know the mystery, you must be qualified. Um das Geheimnis zu erkennen, musst du qualifiziert sein. Donc pour connaître le mystère, tu dois être qualifié. I don't lie, I don't steal, I don't kill, cannot qualify you. Ich stehle nicht, ich lüge nicht, ich klaue nicht, wird dich nicht qualifizieren. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, cela, ce n'est pas ta qualification. To know the mystery, you must be qualified. It is not for everybody. Um das Geheimnis zu erkennen, musst du qualifiziert sein, denn es wird nicht allen offenbart. Pour connaître le mystère, tu dois être qualifié, ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, on va lire Marc 4. Wir lesen Markus 4. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 10, please. Markus 4, Vers 10. Mark 4, verse 10. And when he was alone, they that were about him, with the 12, asked of him the parable. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. But unto them that are without, all these things are done in parables. Mm-hmm. The Bible is written in parables. It needs revelation. In Vers 11 sagt Jesus, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteilen. Die Bibel ist in Gleichnissen geschrieben und sie erfordert die Offenbarung, um das Geheimnis zu erkennen. Verset 11, il leur dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc la Bible est écrite en parabole. Praise the Lord. Alleluia. Verse 12 said, I see the Messie. They can read the Bible, but they cannot get it. Mm. Amen. Amen. Damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen. Das heißt, sie lesen die Augen mit ihren Augen, aber sie können die Offenbarung trotzdem nicht erkennen. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Donc ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas. And hearing also they may hear and not understand. Lest at any time they should be converted and their sins should be forgiven them. Praise the Lord. Alleluia. They want to be converted without Christ Jesus. Sie wollen umkehren, aber ohne Christus Jesus. Mm. It's not possible. Convertir, mais sans Jésus-Christ. Ohne Christus ist das nicht möglich. Et sans le Christ, ce n'est pas possible. Amen. Amen. To know the old and the new are not the same. Das Alte, and it's a big deal. Das Alte zu kennen und das Neue zu kennen ist nicht dasselbe. Und es ist eine große Sache. Connaître l'ancien et oui connaître aussi le nouveau, c'est pas la même chose. C'est une grande chose. The old and the new, it means law, the law and grace. Mm-hmm. To know law and grace, the different, and to be able to separate them, it's a big deal. Mm-hmm. Das Alte bedeutet das Gesetz und das Neue bedeutet die Gnade und in der Lage sein zu können, das Alte von dem Neuen zu trennen, zu unterscheiden und zu erkennen, das ist wirklich eine große Sache. Et donc l'ancien et le nouveau, c'est la loi et la grâce, et puis d'être capable à reconnaître la différence entre la loi et la grâce, l'ancien et le nouveau, c'est une grande chose. It takes the Holy Spirit to know that the Word of God and the truth are not the same. Es erfordert den Heiligen Geist zu erkennen, dass das Wort Gottes und die Wahrheit nicht dasselbe sind. Et tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour comprendre que la parole de Dieu et la vérité sont deux choses différentes. Amen. Amen. The truth is grace. Denn die Wahrheit ist Gnade. La vérité est la grâce. The word of God is law. Das Wort Gottes ist das Gesetz. La parole de Dieu c'est la loi. To know these two, that to be able to separate them, to know them differently, and to be able to see the difference between them, it's a big deal. Beides voneinander unterscheiden zu können und den das zu erkennen, den Unterschied zu erkennen, das ist eine große Sache. Donc pour séparer tous les deux et pour reconnaître la différence entre tous les deux, c'est une grande chose. Because they are really the deep mystery in the kingdom of heaven. Denn das sind wahrhaftig die tief vergründeten Geheimnisse im Königreich Gottes. Parce que ça, c'est vraiment le mystère du royaume des cieux. If you know the difference, if you can understand the difference, if you know them, you can separate them. It means you are no longer a baby in Christ. Wenn du in der Lage bist, die beiden voneinander unterscheiden zu können, das, und die Unterschiede zu erkennen, dann bist du nicht mehr ein Baby in Christus. Et si tu es capable à reconnaître la différence et à reconnaître la différence entre tous les deux, tu n'es plus un bébé en Christ. Amen. To know the difference between grace and law. To understand the difference and to be able to separate the difference and to act on that grace alone. It means you are no longer a baby. Den Unterschied taste maturity in Christ. Den Unterschied zwischen Gnade und Gesetz zu kennen, den Unterschied zu verstehen und danach auch zu handeln und im Gesetz bleiben zu können, das bedeutet, dass man wirklich eine reife Person in Christus ist. Donc si tu es capable à reconnaître la différence entre la loi et la grâce et de voir la différence et aussi d'agir selon la différence, là tu n'es plus un bébé mais tu es mature en Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Again, you know, I said before that to know the mystery, you must be qualified. Ich habe vorhin gesagt, dass das Geheimnis zu erkennen, musst du qualifiziert sein. Pour connaître le mystère, tu dois être qualifié. The truth is the mystery. Die Wahrheit ist das Geheimnis. What Christ called the truth is the mystery. Das, was Christus die Wahrheit nennt, das ist das Geheimnis. Ce que le Christ appelle la vérité, c'est ça le mystère. Amen. And to know this, to know it, to understand it, and to be able to live by it, it takes the power of the Holy Spirit. It means total submission to Christ Jesus. Und das zu erkennen, das zu verstehen und das auch anwenden zu können, erfordert die Kraft des Heiligen Geistes. Und das bedeutet die totale Hingabe zum Heiligen Geist. Et de reconnaître, de comprendre et de vivre selon la vérité du Christ, ça signifie que tu es complètement soumis à Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Again, it takes the Holy Spirit to know that they are not the same, grace and law. Nochmal, es erfordert die Kraft des Heiligen Geistes, zu erkennen, dass Gnade und Gesetz nicht dasselbe sind. Et encore, pour comprendre la différence entre la loi et la grâce, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. I use different words so that you know that they are all the same. Amen. Mm-hmm. I use old and the new. I use grace and law. Mm-hmm. Grace is the new. Old is is law. Und wenn ich von alt spreche, dann meine ich das Gesetz. Und wenn ich von neu spreche, dann spreche ich von der Gnade. et j'utilise les mots différents pour que tu comprennes qu'ils sont tous les mêmes. Donc l'ancien c'est la loi, le nouveau c'est la grâce. Until you know that the old and the new are not the same, you cannot understand the kingdom of heaven. Wenn dir nicht klar ist, dass das Alte und das Neue unterschiedlich ist, dann wirst du das Königreich Gottes nicht verstehen können. Et si tu ne sais pas que la grâce, le nouveau et l'ancien sont différents, là tu es pas capable de comprendre le royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthew 4:17. Amen. Amen. Jesus said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." In Matthäus 4, Vers 17 sagt Jesus, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. In Matthäus 4, Vers 17, Jesus Christ dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. The kingdom of heaven is grace kingdom. Das Königreich Gottes ist ein Königreich der Gnade. Donc le royaume des cieux, c'est un royaume de la grâce. Once we are talking about the kingdom of heaven, we are talking about grace. Grace kingdom. Wenn wir vom Königreich Gottes sprechen, dann sprechen wir von einem Königreich der Gnade. Et quand on parle du royaume des cieux, on parle toujours d'un royaume de la grâce. Matthew 13, please. Wir lesen Matthäus 13. Matthieu 13. Praise the Lord. Alleluia. Verse 19. Matthäus 13, Vers 19. Vers 19. Jesus said, he said, it is very, very important to understand the kingdom of heaven. Jesus sagt, es ist sehr wichtig, das Königreich Gottes zu verstehen. Et Jesus Christ a dit que c'est très important de comprendre le royaume des cieux. Look at in verse 19, he said, when anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one, and casteth away that which was sown in his heart. This is he which receives seed by the wayside. He said, he is saying to us that it is very, very important to understand the kingdom of heaven. Und hier macht Jesus deutlich, dass es sehr, sehr wichtig ist, das Wort vom Reich auch wirklich zu verstehen. Et ici, le Christ nous montre que c'est très important de comprendre le royaume des cieux. And to understand the kingdom of heaven, you must first know that there are two kingdoms on earth and not one. Und um das Königreich Gottes wahrhaftig verstehen zu können, musst du erstmal verstehen, dass es nicht nur ein Königreich gibt, sondern zwei. Et pour comprendre le royaume des cieux, tu dois comprendre qu'il y a deux royaumes et pas seulement un royaume. Amen. Amen. You must first of all know and understand that there are two kingdoms on earth. The kingdom of Jesus Christ and the kingdom of this world. Before you can understand the kingdom of heaven. Du musst zunächst wissen und verstehen, dass es zwei Königreiche hier auf der Erde gibt. Das Königreich von Christus und das Königreich dieser Welt, bevor du überhaupt das Königreich Gottes wahrhaftig verstehen kannst. Et avant que tu sois capable de comprendre le royaume de ce, tu dois comprendre qu'ici sur terre, il y a deux royaumes, le royaume de ce monde et le royaume du Christ. If we are talking about the kingdom of this world, we are talking about law. Wenn wir vom Königreich dieser Welt sprechen, dann sprechen wir vom Gesetz. Et quand on parle du royaume de ce monde, on parle de la loi. And the kingdom of heaven, once we are talking about the kingdom of heaven, we are talking about grace. Wenn wir vom Königreich Gottes sprechen, dann sprechen wir von Gnade. Et quand on parle du royaume des cieux, du royaume des cieux, là on parle de la grâce. We know almost everything in the kingdom of this world, but that of heaven, we know almost nothing of it. Und wir kennen nahezu alles von dem Königreich dieser Welt, weil wir in dieses System hineingeboren worden sind. Aber das vom Königreich Gottes, das ist uns noch nicht so geläufig. Et nous, on connaît vraiment, oui, le système, le royaume de ce monde, mais on sait presque rien concernant le royaume des cieux. Praise the Lord. Alleluia. You know, in the kingdom of this world, you know, there are some people, they are so clever, they never even make any mistake. Und im Königreich dieser Welt gibt es Leute, die sind so clever, dass sie niemals irgendwelche Fehler erlauben. Erlauben oder machen? Für sich erlauben. Ja, achso, okay. Ici dans ce monde, au royaume de ce monde, il y a des gens qui ne permettent même pas des fautes. Amen. They are so rooted in everything here. Sie sind so verwurzelt in diesem System hier. Ils sont enracinés dans ce système ici. If you know me, you will know that I'm nothing here. Und wenn du mich kennst, also persönlich kennst, dann weißt du, dass ich hier auf dieser Welt hier überhaupt keinen Wert habe, wenn ich gesehen. I'm not qualified for anything. Denn ich bin für nichts qualifiziert. Et si tu me connais personnellement là, tu vas savoir que moi je suis à qualifier pour rien ici sur terre, je suis rien ici sur terre. Amen. I just need Christ to be qualified, even to be here, to even preaching. Und ich brauche Christus, um überhaupt qualifiziert zu sein, geschweige denn, um hier vor euch zu stehen, um predigen zu können. Et pour pouvoir même prêcher ici, j'ai besoin de Jésus-Christ. Amen. And how I'm qualified, I allow my focus to be Him completely. Und die Art und Weise, wie ich qualifiziert bin, ist, indem ich zulasse, dass mein Fokus nur auf ihn allein ist. Et la façon comment je suis qualifiée, c'est parce que je permets que ma concentration est seulement sur Jésus-Christ. I learn to see Him. Under law, you learn to see yourself. Under law, you see yourself. Under grace, you learn to see Christ. Und ich habe gelernt, and Christ alone. And never whatever people are saying. Und ich habe gelernt, nur Christus zu sehen. Denn unter der Gnade wirst du nur Christus allein sehen. Aber unter dem Gesetz wirst du dich selbst sehen. Et sous la loi, tu te vois toi-même. Et sous la grâce, tu vois seulement Jésus-Christ et pas ce que les autres disent. Amen. Again, we know almost everything in the kingdom of this world, but that of heaven, we know nothing, almost nothing of it. Wir wissen nahezu alles, was das System dieser Welt oder das Königreich dieser Welt hier betrifft, aber vom Königreich Gottes wissen wir sehr wenig. Et nous savons presque tout qui concerne le système de ce monde, le royaume de ce monde, mais concernant le royaume de Dieu, nous savons presque rien. Amen. Some know how to steal very well, to lie very well and cover up. Amen. Some even degree. They have degree upon degree. Amen. They learn it. They have. They know. There are a lot of that of degree. People see it as good things. To steal and to kill, they see it as evil things. But that of degree now everything here. The Bible called them evil. Und in diesem System dieser Welt gibt es Leute, die sehr gut darin sind, beispielsweise den einen Abschluss zum nächsten zu erlangen, ne? Dass man vom Bachelor zu Master zu Doktor zu keine Ahnung geht, ne? Und im System dieser Welt ist es auch üblich, dass Leute zum Beispiel wissen, wie sie Dinge vertuschen können, ne? Dass sie so krass lügen können, dass es auch niemandem irgendwie auffällt. Aber ob du jetzt krasser Lügner bist oder ein krasser Mörder bist oder krass bist in der Schule und so viel Wissen hast, dass du dich sozusagen mit vielen Titeln qualifizierst. Alles ist in den Augen vom Herrn, ist es bösartig, auf gleicher Ebene. Ah oui, il y a des gens qui savent beaucoup de choses concernant ce monde. Par exemple, ils sont vraiment très, très intelligents quand il s'agit de manipuler les gens, de mentir, de voler et même de couvrir qu'ils sont des voleurs. Et il y a aussi des autres qui sont vraiment très intelligents concernant leur études, par exemple. Ils ont des diplômes, ils ont des succès scolaires et pour le monde, voler, mentir, manipuler, c'est mauvais, mais avoir des succès scolaires, c'est bon. Mais tous les deux sont mauvais devant le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, praise the Lord. Hallelujah. You know what this world called good? Amen. It's very, very important to the Christians. Das, was diese Welt hier als gut definiert, ist sehr, sehr wichtig für das Christentum. Et ce que le monde appelle une bonne chose, c'est très important pour le christianisme. For example, I will not fornicate because I'm married. It's good for the Christians. Dass beispielsweise, dass ein Mensch sagt, ich werde nicht untreu, ich werde nicht Unzucht begehen, weil ich eine verheiratete Person ist. Das ist auch dem Christentum sehr, sehr wichtig. No, it's not for the Christians. Yeah, okay, Christian. Yeah. I'm not saying the kingdom of heaven. No, but the Christians. Christian. Okay, yeah, good, yeah, thank you. The Christians. Mm-hmm. Oder den Christen. Mm-hmm. Et par exemple, qu'on ne doit pas commettre l'adultère parce qu'on est marié, ça c'est un principe des chrétiens. In the kingdom of heaven, it's I do not fornicate because I belong to Christ. Aber im Königreich Gottes begehen wir keine Unzucht, weil wir zu Christus gehören. Unser Motiv dahinter ist Christus und nicht, dass wir eine verheiratete Person sind. Et mais au royaume de Dieu, notre principe est on ne commet pas la fornication, l'adultère, parce qu'on appartient à Jésus-Christ. Under grace, I do not fornicate because I am a son of God. I belong to Christ. Under law, I do not fornicate because I'm married. Unter der Gnade begehe ich keine Unzucht, weil the fear ich of husband, the fear of wife. Weil ich zum Königreich Gottes gehöre. Unter dem Gesetz begehe ich aber keine Unzucht, weil ich ein verheirateter Ehemann bin und weil ich meine Frau nicht enttäuschen will oder meinen Mann nicht enttäuschen will. Donc sous la grâce, on ne commet pas la fornication parce que nous sommes des fils de Dieu. Mais et ça c'est sous la grâce. Mais au christianisme, on dit toujours qu'on ne commet pas la fornication parce que nous sommes mariés. Mais ça c'est sous la loi. Amen. Jesus came to reveal to us how to live the life of heaven, and that is why the baptism of the Holy Spirit is very important for us. Jesus ist hier auf die Erde gekommen und hat uns gezeigt, wie wir das Leben hier auf der Erde führen können. Deswegen ist die Taufe des Heiligen Geistes auch sehr wichtig für uns. Et Jésus-Christ est venu ici sur terre pour nous montrer comment vivre une vie céleste. C'est ça pourquoi le Saint-Esprit est très important. Amen. Jesus came with heavenly kingdom. Die Taufe. Jesus kam mit einem mit einem himmlischen Königreich. Le baptême du Saint-Esprit est donc très important et Jésus-Christ est venu avec le royaume de ceux qui est céleste. He came to teach us how to live in heaven, though we are here on earth. Er ist hier auf die Erde gekommen, um uns zu zeigen, wie wir ein himmlisches Leben führen können, obwohl wir hier auf der Erde sind. Il est venu pour nous montrer comment vivre une vie céleste, bien que nous sommes ici sur terre. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Once we are talking about the kingdom of heaven, we are talking about grace. Wenn wir vom Königreich des Himmels sprechen, dann sprechen wir über Gnade. Et quand on parle du royaume des cieux, on parle de la grâce. The most important thing you need to do is to understand the kingdom. So understand the God kind of grace. Das Allerwichtigste, was du tun musst, ist zu verstehen, was das Königreich Gottes ist und die Gnade von Gott wahrhaftig zu verstehen. Donc la chose plus importante que tu dois faire, c'est de comprendre le royaume des cieux pour comprendre la grâce de Dieu. Amen. And to understand the kingdom, you must know the difference between grace and law. Und um das Königreich verstehen zu können, musst du den Unterschied kennen zwischen Gnade und Gesetz. Et pour comprendre le royaume de Dieu, tu dois comprendre la différence entre la loi et la grâce. Grace is the system of heaven. Gnade ist das System des Himmels. La grâce est le système de Dieu. If you talk about grace, you talk about love, God kind of love. You talk about God kind of life. Wenn wir über Gnade sprechen, dann sprechen wir über Gottes Art von Liebe, Gottes Art von Leben. Et quand on parle de la grâce, on quand on parle de la grâce, on parle de la manière de vie du Christ et l'amour du Christ. Amen. Law is the system of this world. Das Gesetz ist das System dieser Welt. Et la loi, c'est le système de ce monde. Heavenly system and earthly system are two different systems. Das himmlische System und das irdische System sind zwei verschiedene Systeme. Donc, le système céleste et le système terrestre sont deux systèmes différents. One is grace and the other is law. Denn das andere ist Gnade und das andere ist Gesetz. L'un est la grâce, l'autre est la loi. You must know the difference. Du musst den Unterschied kennen. Tu dois connaître la différence. You must understand the difference. Du musst den Unterschied verstehen. Tu dois comprendre la différence. And you must know how to live in that of Christ Jesus. Und du musst verstehen, wie du in das von Christus Jesus leben kannst. Et tu dois comprendre comment vivre dans le système du Christ. Because until everything you do, they are done under grace, it profits you nothing. Denn solange du die Dinge, die du tust, nicht unter der Gnade tust, nützen sie dir nichts. I'm sure we'll close there. Parce que si tout que tu fais est pas sous la grâce, ça te sert à rien. Maintenant, on va lire 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, please. Wir lesen 1. Korinther 13. 1 Corinthiens 13. Verse 2. He said, although I have the gift of prophecy and understand all mysteries. Are you getting it? I understand all mysteries. And all knowledge. And though I have all faith, so that I could remove mountains. I have no charity. I am nothing. We will stop here, please. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It talks about faith here. It talks about knowledge. It talks about, you know, it talks about understanding. It talks about mystery. You have them without Christ. It says you are nothing. The number one, it says, you know, when you are, your tongue is a noise without Christ. Then number two, it says all others, whatever is outside Christ, it says nothing. Und hier in Vers 13 spricht Paulus von verschiedenen Dingen hier. Ne? Wir haben zum Anfang der Predigt haben wir uns Vers 1 angeguckt, wo Paulus über die verschiedenen Sprachen spricht. Ne? Du kannst diese ganzen Sprachen haben, aber ohne Christus ist es nur ein tönendes Erz. Ne? Es ist Gott nicht wohlgefällig. Und in Vers 2 haben wir gerade gelesen, dass er von verschiedenen Dingen spricht. Ne? Er spricht hier von Weissagung, von Geheimnissen, von Erkenntnis, von Glauben, all das kannst du vielleicht haben, aber wenn du es ohne Christus hast, dann nützt dir das alles gar nichts. Mm-hmm. Donc ici dans verset 2, Paul parle de la prophétie, il parle de la connaissance, des mystères, de le don de parler en langue, et tout ça tu peux le faire, mais si tu n'as pas la charité, qui est le Christ lui-même, qui est la vérité, qui est la grâce, là tu es rien, donc ça te sert à rien. Religion loves this very place. Die Religion liebt diese Verse. Et la religion, oui, il aime cette versée. You know, the Christian, they follow here, but with law. Denn die Christen, die versuchen Vers 2 nachzubefolgen, aber unter dem Gesetz. Et les chrétiens, ils essaient de suivre verset 2, mais sous la loi. Amen. But here, Christ is not Moses. Christ is the Son. Aber Christus ist nicht Mose, sondern Christus ist der Sohn. Okay. Le Christ est pas Moïse, mais le Christ est le Fils. Amen. Mm-hmm. Moses was not a son, he was a servant. Mose war kein Sohn, Mose war ein Diener. Mm-hmm. Donc Moïse il n'était pas un fils, il était un serviteur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So you know anything, charity is God kind of love. And not what religion calls charity. What, you know, they call charity everywhere today, all over the world. I've heard this several times. Amen. I hate it. It almost makes me to vomit. Und die Liebe, von der hier gesprochen wird, das ist Gottes Art von Liebe. Das ist nicht die Liebe, wie sie die Welt definiert. Denn das Christentum und die Welt nimmt diese Liebe und versucht es sozusagen auf die Art dieser Welt sozusagen dann zu interpretieren. Und das macht mich ganz krank. Et dans verset 2, on a quand on parle ici de la charité, on doit savoir que c'est la manière de Dieu, donc c'est la manière de l'amour de Dieu et pas celle de ce monde, parce que on peut voir comment le monde et surtout la religion, ils sont toujours en train d'utiliser ce mot charité n'importe comment, mais c'est pas selon la définition mondaine. Et quand j'ai entendu quelqu'un parler selon sur la charité mondaine, oui, ça me fait presque vomir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, I love something here. He said, though I have all faith, so that I could remove mountains. Praise the Lord. Hallelujah. A faith that could remove mountain without Christ. Mm. You workers of iniquity. You remember that? Mm. Under law, you are workers of iniquity. Mm. Und hier in Vers 2 sagt Paulus auch, wenn ich einen Glauben besetze, dass ich Berge versetze, ein Glaube ohne Christus, der Berge versetzen kann. Und wir kennen die Stelle, wo der Herr gesagt hat, weiche von mir, ihr Gesetzlosen. Ici on a écrit encore dans verset 2 quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Donc ça montre aussi ici que tu peux avoir la foi de faire tout, mais si ce n'est pas le Christ, ça sert à rien. Et même Jésus-Christ a dit au jour du jugement, il va dire oui, arrière de moi vous des travailleurs mauvais. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said I am nothing. without Christ. Und Paulus sagt, ich God can do all those things. Und Paulus sagt, selbst wenn ich die, all diese Dinge tun könnte, ich bin nichts ohne Christus. Et Paul dit même si je suis capable de faire toutes ces choses-là, je suis rien sans le Christ. You know, the world today, they follow people that can do all those things. Und in der Welt heutzutage werden all die Leute, die all diese Dinge tun können, die weissagen können, die Erkenntnis haben, die so einen Glauben haben, die werden von den Menschen heutzutage verfolgt und bewundert. Et de nos jours, il y a des gens qui, oui, qui suivent les gens qui sont capables à faire des prophéties, des miracles, des choses grandes à cause de l'extérieur. Amen. They have understand all mystery. No, they can quote the Bible even without even looking at the Bible. They can just they know everything, but without Christ Jesus. Diese Leute, die jeden Bibelvers zitieren können und direkt wissen, wo was steht und die von all diesen Menschen dann auch bewundert werden, aber sie tun all diese Dinge ohne Christus. Et oui, les gens sont en train de les admirer ou bien ils sont vraiment jaloux d'eux et puis ils ont des gens qui les suivent mais ils les font tous sans Jésus-Christ. Amen. Amen. And number 3, verse 3 is the same. He said, though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, I have no charity, it profited me nothing. Praise the Lord. Hallelujah. You are under law. Under law, it profits you nothing, except under grace. Und in Vers 3 sagt Paulus dasselbe. Und wenn ich alle meine Habe austeile und mein Leben hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, also nicht Christus hätte, so nütze es mir gar nichts. Denn wenn du all diese Dinge ohne Christus tust, befindest du dich unter dem Gesetz und nicht unter der Gnade. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, donc le Christ, cela ne me sert de rien. Praise the Lord. Alléluia. Praise Jesus. Alléluia. Amen. We are pontlich today. We are close. Amen. Amen.